Ja, die alte ungewaschene Socke voller Würfel, das ist immer ein Klassiker, ja. Herzlich willkommen bei Hexenwerk und Cyberspace, dem neugierigen Rollenspiel-Podcast, in dem wir uns in die Dungeons der Pen-and-Paper-Kultur begeben und ungesehene Schätze für euch an die Oberfläche bringen. Wir, das sind der Dorfjunge Gianni und der Kiepenkerl Sebastian. In unserem heutigen Auftakt zu den Episoden von Rabenschnabel und vor allem Schnutenbach haben wir das große Glück, mit dem Schöpfer von Schnutenbach hier zusammenzusitzen, Karl-Heinz Zapf. Herzlich willkommen, Karl-Heinz. Ich habe zu danken. Ich freue mich schon. Wir auch. Karl-Heinz, als Sebastian und ich für uns festgelegt hatten, dass dieser Podcast stattfinden wird, war ich mir ziemlich sicher, wen ich als ersten Gast da haben will. Und zwar einen meiner Lieblingsmenschen, Karl-Heinz Zapf. Und falls es da draußen tatsächlich noch Menschen gibt, die nicht wissen, wer du bist, magst du dich mal in ganz kurzen Worten selbst vorstellen? Also erstmal vielen Dank. Aber du weißt doch, mit den kurzen Worten ist es bei mir immer so ein kleines Problem. Ich sag's mal ganz kurz zusammengefasst. Ich schreibe gerne, seit Jahren schreibe ich schon gerne. Ich habe als Jugendlicher damit angefangen mit Fantasy-Stories. Dann ging es weiter ins Rollenspieltechnische hinein und ich habe irgendwann ein eigenes System geschrieben. Das Hobby ist mir seit meiner Jugend erhalten geblieben und man könnte kurz zusammengefasst sagen, mein Name ist Karl-Heinz Zapf und ich schreibe gerne Rollenspielabenteuer und erfinde gerne Welten. Dankeschön. Und da schließt sich gleich die nächste Frage für mich an. Und zwar, was zur Hölle ist bitte ein Moddermonster? Ja gut, da muss ich jetzt tatsächlich in Deep History mehr oder weniger gehen. Wie gesagt, ich habe nach meiner Zeit als mehr oder weniger erfolgreicher Fanzine-Redakteur, als wir 84 mit Das schwarze Auge angefangen haben, wo ich damals auch meine erste Spielrunde geleitet habe, auch mehr oder weniger erfolgreich, haben wir natürlich angefangen, alle möglichen Systeme auszutesten. Also wir haben wirklich alles getestet, was wir irgendwie damals kriegen konnten. Klar, D&D, Rote Box, dann Chill und Call of Cthulhu und Traveller. Traveller immer sehr beliebt, weil die Charaktere ja beim Auswürfen schon immer starben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann dachte ich mir, okay, das ist alles cool, aber ich finde eigentlich, mir fehlt hier was. Und dann habe ich den fatalen Fehler gemacht und mir kam die Idee, da schreibe ich doch einfach selber ein Rollenspiel. Und das hat mich dann auch ziemlich auf Trab gehalten. Und die Idee zu dem Namen Mächte, Mythen, Moddermonster, denn so hieß das Regelwerk ja am Schluss, kam mir beim Lesen eines damaligen, also einer der ersten Garfield-Comics. Denn Garfield hatte einen Erzfeind und Garfields Erzfeind war ein Stück Leber, soweit ich mich erinnern kann. Und in Garfields Augen war das Stück Leber das sogenannte Moddermonster, ja, mit dem er dann eben kämpfen musste. Und ich hatte wirklich keinen Plan, wie ich mein Regelwerk nennen sollte. Ich wusste nur, ich will es nicht zu bierernst werden lassen, obwohl die Regeln eigentlich tatsächlich schon ernst gemeint waren. Also es ist jetzt keine Just-for-Fun-Welt oder mit irgendwelchen tausend lustigen Anekdoten, sondern es ist tatsächlich eine ernst gemeinte Welt und ein ernst gemeintes Regelwerk. Aber ich wollte den Namen nicht zu bierernst werden lassen. Und so ist eben die Idee mit diesen drei M's entstanden, nämlich Mächte, Mythen, Moddermonster. Und als ich diese Idee hatte, war das der Name auch schon fix. Also es war tatsächlich, ich habe da, na, heute wird man wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, also haben damals übrigens auch schon einige gemacht, aber damals, ich dachte mir, ja gut, das ist ein Projekt, das macht mir Spaß. Warum soll ich jetzt den Titel, keine Ahnung, Abenteuer in Hinterbuchstehude oder wie auch immer nennen? Ja, also ich wollte dann wirklich ein bisschen was Griffiges, aber halt auch Witziges nehmen. Und da kam mir das Moddermonster quasi gerade recht. Das Moddermonster hat ja dann auch ein Eigenleben entwickelt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Da gab es dann plötzlich Zeichnungen von Fans des Rollenspiels zu dem Moddermonster. Die gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, als ich die Idee hatte. Also, um das nur mal kurz festzuhalten, du hast 84 schon dein erstes Fanzine gemacht. Nee, ich habe vor 84 mein erstes Fanzine gemacht. Ich habe über einen Freund, der dann auch unser Call of Duty-Spielleiter hauptsächlich wurde, bin ich in die wirklich tolle Welt des deutschen Fandoms quasi aufgenommen worden und habe dann auf sein sanftes Drängen hin angefangen, ein Fanzine rauszugeben namens Einhorn, weil ich damals ein Einhorn-Fan war und habe da größtenteils meine eigenen sehr schwülstigen Fantasy-Stories publiziert, aber auch Material von anderen Leuten, unter anderem auch viele immer noch ziemlich coole Grafiken, wie ich finde. Und ich habe dann damit tatsächlich aufgehört bei Ausgabe 13, glaube ich, vom Einhorn, als ich eben mit Mächte mit Mordermonster angefangen habe. Weil da hatte ich dann tatsächlich keine Zeit mehr, weil ich war in der Ausbildung und habe, das ist vielleicht auch noch eine ganz witzige Anekdote, die man wissen sollte, ich habe Mächte mit Mordermonster immer nachts geschrieben, weil tagsüber waren, ich hatte meine erste eigene Wohnung. In unserem Freundeskreis war ich der Erste mit einer Wohnung und deswegen war bei mir immer Halligalli mit Rollenspielrunden. Also es war wirklich immer was los. Also ich musste nachts schreiben und es lief dann so ab. Ich habe einen Tag, war ich in der Ausbildung, habe ganz normal gearbeitet, bin nach Hause gefahren, habe mich schlafen gelegt sofort. Am nächsten Tag kam ich nach Hause und habe die ganze Nacht durchgeschrieben. Also wirklich bis morgens, bis ich wieder in die Arbeit fahren musste und war natürlich dann so platt, dass es mir auch teilweise passiert ist, dass ich plötzlich zwei Unterhosen anhatte, weil ich so übermüdet war morgens, dass ich gar nicht mehr gerade ausgucken konnte. Aber so ist es tatsächlich entstanden. Das war eine absolut spannende Zeit und ich möchte ich auch nicht missen, aber diese durchschriebenen Nächte, das war schon ein echtes Abenteuer für sich. Ja. Das klingt nach total abenteuerlicher Pionierarbeit auf jeden Fall. Warst du in der Anfangszeit, warst du dazu verdonnert, tendenziell eher Spielleiter zu sein oder hat sich das so ein bisschen ausgependelt in gleichzeitig Spieler und Spielleiter? Das war tatsächlich bei uns in unserer Gruppe damals, die ziemlich, ziemlich fest war. Also es kamen immer wieder Leute dazu und gingen mal weg. Aber wir hatten so einen festen Personenkreis von 5 bis 7 Leuten, die sich auch wirklich oft getroffen haben. Und da war es wirklich sehr, sehr angenehm von der Verteilung der Spieler da. Also ich müsste jetzt überlegen, also es waren also 3, 4 Leute, die haben sich immer abgewechselt. Es war auch keine große Diskussion. Also es war immer wieder mal jemand da, der gesagt hat, ach, ich würde jetzt mal wieder was leiten. Und das dann auch getan hat entsprechend. Und dadurch kam auch, weil jeder seine persönliche Vorliebe ein bisschen hatte bei den Regelwerken, dadurch kam auch diese große Bandbreite an Systemen zusammen, die dann mehr oder weniger ausgetestet wurden. Wir sind nicht mit allen warm geworden, muss man ganz klar sagen. Wir hatten auch mal eine Phase, wo wir ein Jahr wirklich nur Call of Cthulhu gespielt haben, weil wir da so begeistert waren von dem Setting und von den einfachen Regeln und von dem, was damit tatsächlich von der Stimmung her machbar war. Aber es war bei uns nie ein Problem. Also das war wirklich, ich habe das als sehr angenehm nach wie vor im Hinterkopf, vor allem wenn ich bedenke, wie schwer das manchmal jetzt ist, tatsächlich Spieler dazu finden. Man muss die Leute ja fast dazu prügeln, dass sie Spieler da machen. Das war tatsächlich, also ne, es war früher nicht alles besser, aber das habe ich tatsächlich als sehr, sehr positiv noch im Hinterkopf. Was glaubst du denn, woran das liegt? Also da möchte ich jetzt nicht zu pessimistisch klingen, aber vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass sich so ein bisschen die Struktur gewandelt hat. Also es ist so ein bisschen, die Leute erwarten jetzt einfach was und möchten sich selber vielleicht nicht mehr so in eine Situation begeben, wo sie zu viel selbst einbringen oder vorarbeiten müssen. Also es ist nur eine Vermutung, weil ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Leute zu wenig Regelwerke zu Hause haben, die sie kennen und die sie auch leiten könnten. Aber auf Cons ist halt schon der Eindruck so, dass die allermeisten auf Cons hingehen, um zu spielen und die Spieler da halt, also es gab auch schon Cons, auf denen ich war, wo man wirklich händeringend stundenlang einen Spieler da suchen musste, wenn man denn tatsächlich als Spieler sich oder Spielerin sich beteiligen wollte und das finde ich schon schade. Ich weiß aber auch nicht, ob das damals in den 80er Jahren nicht tatsächlich auch so war, dass das nur bei unserer Gruppe so extrem gut funktioniert hat. Ja, auch das wäre möglich. Ich kenne da noch eine Anekdote, die möchte ich aber ungern selber erzählen. Die ist mir mal so zu Ohren gekommen. Da geht es um dein erstes Mal Spielleiten. Die würde ich gern noch mal hören. Andere bestimmt auch. Mein erstes Mal Spielleiten? Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, was. Achso, mit dem, wie ich dann verstanden habe, wie es funktioniert, meinst du? Genau. Ja, das ist tatsächlich ein Klassiker, weil ich hatte mir vom Fantastic Shop damals, es gab ja nichts. Also es gab, ne, man muss ja sagen, heute kann ich mit etwas Glück in jeder größeren Stadt einen Rollenspielladen oder zumindest einen Spieleladen finden oder ich bestelle es mir einfach bei, ihr wisst schon wem. Aber damals war es ja wirklich ein bisschen schwierig, an Regelwerke und so weiter ranzukommen. Und es gab damals eben den Fantastic Shop, ich glaube in Düsseldorf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und der hat so einen ganz schlecht kopierten, ich sage mal, Katalog an seine Kunden rausgeschickt. Und da waren teilweise auch gar keine Bilder drin, sondern nur Text und eine kurze Beschreibung. Und da hatte ich mir in meiner Fansign-Zeit eben noch damals bestellt ein Spielbuch. Und das Spielbuch war von Fighting Fantasy, nämlich The Forest of Doom. und das Rollenspielregelwerk, weil ich hatte schon mal was gehört von Rollenspielen und das Rollenspielregelwerk war Schwerter und Dämonen. Und ich habe mir das dann durchgelesen und habe nicht verstanden, wie das funktionieren soll, also wie Rollenspiel funktioniert. Ich habe die Regeln verstanden, ich wusste, okay, man muss da und da würfeln, wenn man was machen möchte. Aber ich habe nicht verstanden, wie das dann ablaufen soll. Also ich konnte mir das nicht vorstellen. Und als dann DSA rauskam, ein bisschen später, habe ich mir das durchgelesen, habe das Abenteuer angeschaut und habe immer noch nicht ganz verstanden, na, wie das abläuft. Und als dann das Spiel losging, der Wald ohne Wiederkehr übrigens, ein absoluter Klassiker, hat eben einer meiner Spieler, also die standen dann vor diesem Wald, die düster dreuende Waldumgebung mit allerlei unheimlichen Geräuschen, wallenden Bodennebel, und ich habe halt versucht, das so unheimlich wie möglich zu beschreiben. Und dann hat einer meiner Spieler gesagt, also gut, ich lasse die Hose runter und pinkel in den Nebel. Und so blöd es jetzt klingt, ja, ich habe mir dann, in dem Moment musste ich mir überlegen, was passiert denn jetzt, weil das stand natürlich nicht im Abenteuer, logischerweise, ja, so eine Aktion. Und in dem Moment habe ich aber verstanden, wie Rollenspiel funktioniert. Das war so der Aha-Moment, weil ich mir dachte, okay, der macht jetzt was überhaupt nicht in Anführungszeichen im Drehbuch steht. Mhm. Also muss ich jetzt reagieren und ihm irgendwas an die Hand geben, was passiert. In dem Fall hat sich halt der Nebel ein bisschen verwirbelt und natürlich ist nicht mehr passiert. Tatsächlich, das war so der Moment, wo ich glaube, alle am Tisch auch bei uns verstanden haben, aha, ich habe zwar Regeln, aber die sind tatsächlich gar nicht wirklich wichtig, sondern die brauche ich nur, um gewisse Situationen abzuhandeln, die halt irgendeine Art von Test oder ein Konstrukt brauchen. Ansonsten spiele ich völlig frei. Und so in dem Moment tatsächlich, in dem Moment, als diese etwas merkwürdige Aktion stattgefunden hat, haben eigentlich alle am Tisch, inklusive mir, verstanden, wie Rollenspiel funktioniert. Mhm. Würdest du sagen, dass du in der Anfangszeit dieses Gefühl des Entdeckens, also dieses Entdeckens, was man da jetzt macht, wie das funktioniert und sich selber austesten, war das da stärker ausgeprägt als heute oder war das nur in einer anderen Form vorhanden? Ob das stärker vorhanden war als heute, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Es ist halt jetzt, es war halt damals auch an sich ein Abenteuer überhaupt, zum Beispiel Spielpartnerinnen zu finden, weil man kannte ja nur eine Handvoll Leute und die meisten davon waren jetzt nicht unbedingt begeistert von dem Hobby. Aber tatsächlich das Entdecken von Rollenspiel an sich und was im Rollenspiel möglich ist und was eher nicht, das war schon sehr, sehr, sehr spannend, weil wir natürlich dann mit diesen wenigen Regeln, die zum Beispiel DSA damals geboten hat, und es waren wirklich verdammt wenige im Vergleich zu heute, hat man wirklich ausgelotet, was halt ging und was nicht. Und dann kamen natürlich Hausregeln dazu, weil Situationen entstanden sind, schon bei den ersten Abenteuern, die ganz klar nicht durch die Regeln abgedeckt waren, aber trotzdem eine Art von Vereinbarung einfach erfordert haben. Und da haben wir natürlich gemerkt, okay, wir brauchen vielleicht doch ein bisschen was mit ein bisschen mehr Regeln, aber nicht zu viel. Und so ging es dann immer hin und her. Und dieses Erforschen, was im Rollenspiel möglich ist als Charakter, das hat uns schon sehr fasziniert. Eben gerade dann auch später bei Call of Cthulhu, weil das ja doch einen höheren Realitätsanspruch hat als Fantasy-Regelwerke. Und wir da auch oft in realen Szenarien quasi, in realen Gebäuden gespielt haben und dann natürlich auch die dann quasi nebenzu entdeckt haben. Also Ich sage es immer wieder gern, alles, was ich weiß, habe ich vom Rollenspiel gelernt. Ja, also so, etwas übertrieben. Aber tatsächlich, wir haben sehr, sehr viel ausprobiert und es war auf jeden Fall eine interessante und spannende Zeit, als wir dann mit Rollenspielen angefangen haben. Und es kam natürlich auch, wie es kommen musste, dass die Spieler sich gegeneinander gewendet haben und auch da bis aufs Blut, vermutlich gab es in jeder Gruppe mal. Vielleicht gibt es heute auch nicht mehr. Vielleicht ist es nicht mehr opportun, das zu machen, aber das gab es bei uns auch, also dass die Gruppe sich gegenseitig abgemurkst hat aus irgendwelchen seltsamen Gründen. Jetzt bist du ja nicht nur als Rollenspielautor, Spielleiter und Spieler unterwegs, sondern du hast ja auch verhältnismäßig früh mit deiner eigenen Rollenspielveranstaltung angefangen, der Con der langen Schatten. Möchtest du uns mal darüber ein paar Sätze erzählen, wie es da dazu gekommen ist? Also der Con der langen Schatten, das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage, wie der genau entstanden ist. Es gab, ich war ja, wie gesagt, im deutschen Fandom ziemlich aktiv. Ich war eine Zeit lang bei Follow mit dabei, habe aber tatsächlich Conventions zum ersten Mal kennengelernt über einen Star Wars-Star Trek-Verein, der im Karlshof, im Nördlinger Ries, das war ein schöner alter Hof, der da quasi ziemlich abgeschieden von der Zivilisation mindestens zweimal im Jahr eine mehrtägige Convention gegeben hat. Und auf dieser Convention ging es natürlich hauptsächlich, wie der Name schon sagt, um Science Fiction und eben Star Wars und Star Trek. Aber wir haben dann die Gelegenheit genutzt, da auch Leute fürs Rollenspiel anzufixen, haben da eben Gruppen geleitet. Und irgendwann kam bei mir halt dann die Idee, Mensch, es wäre doch cool, wenn man tatsächlich eine mehrtägige Convention hätte, weil die Tagesconvention kannte ich natürlich auch. Und das war mir aber zu stressig und zu hektisch, weil ich wollte tatsächlich in Ruhe, einigermaßen in Ruhe spielen mit den Leuten, die ich halt gerne um mich habe. Und dann habe ich tatsächlich, ich glaube, es war schon 87, also ich möchte jetzt nicht lügen, ich glaube 87, habe ich die erste Roll-and-Die-Convention in Eichach-Oberwittelsbach organisiert. Rollen und würfeln oder rollen und sterben? Ja, das ist jetzt die Frage. Ne? Genau, und dann kam 89 die zweite Roll-and-Die-Convention und dann kam so ein Bruch, weil 89 kam ja auch Mächte mit dem Watermonster raus und da war dann mit meiner ersten Freundin Schluss und da hatte ich ein ziemliches Tief, auch was das Hobby anging und dadurch kam es dann, dass dann erst in Anführungszeichen zwei Jahre später der Konterlangschatten eben ins Leben gerufen wurde. Dann war ich schon wieder von meinen wilden Eskapaden in Hanau, wo ich hingezogen war, der Liebe wegen, war ich schon wieder zurückgekehrt in meine alte Heimat, um mein Königreich zurückzuerobern und habe dann quasi von Augsburg aus im Nördlinger Ries Übernachtungshäuser angemietet und habe dann dort die Konterlangschatten ins Leben gerufen. Und die läuft jetzt seit 91 mit, manchmal mit Pausen, aber meist, es gab auch schon mal ein Jahr, wo es zwei Konterlangschatten gab und so weiter. Und die Con ist halt einfach eine. Also für mich ist wichtig, dass man auf dieser Convention zusammenkommen kann in aller Ruhe. Man hat den ersten Abend Zeit, Leute kennenzulernen, alte Freunde und Freundinnen wieder zu treffen, sich erstmal zu unterhalten, vielleicht ein kleines Spielchen, Brettspiel oder Kartenspiel oder was auch immer zu machen. Und man hat nicht diese Hektik von diesen, sag mal, Tagesconventions, weil das Bett ist in dem Haus ja quasi um die Ecke. Man kann also wirklich spielen, bis man umfällt, mehr oder weniger, und dann fällt man in sein Bett und hat trotzdem. Also das volle Programm mitgenommen. Es gibt natürlich auch Con-Programm, aber in erster Linie geht es mir darum, dass es ein familiäres Treffen ist mit einer schönen, entspannten Atmosphäre, wo man in aller Ruhe Zeit dazu hat, endlich mal so zu spielen, wie man gerne möchte. Also ohne Zeitdruck und ohne Stress und ohne Hektik. Das ist ganz interessant, weil das war so das, was ich mir von Conventions immer gewünscht hätte, weil in meiner gesamten Rollenspielkarriere war ich tatsächlich nur auf einer einzigen Convention. Es war die erste RedCon, ich glaube in Düsseldorf. Und ich bin da mit dem Zug hingefahren, weil als Eifler Dorfkind kommst du ja auf sowas nicht. Und ich war total überwältigt. Also nicht nur im positiven Sinne. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass das alles ein bisschen familiärer, wie du so schön sagst, gewesen wäre damals. Da wäre ich wahrscheinlich, glaube ich, auch eher ein regelmäßiger Con-Gänger geworden. In der Retrospektive. Damals war ja tatsächlich auch die Zeit dieser richtig großen Cons. Es gab die Start, gab es damals, ich glaube in Hamburg war ja riesengroß, also zumindest für damalige Verhältnisse eine riesige Convention, da sind wir auch mal hingefahren. Oder halt die Frankfurter Cons, weiß gar nicht mal, wie die hießen, die vom Frankfurter Rollenspielverein, den es natürlich auch schon lange nicht mehr gibt, meines Wissens, veranstaltet wurden. Und da waren wir halt regelmäßig eben auch wegen Mächte mit dem Watermonster, weil wir haben das ja quasi alles aus unserem mehr oder weniger Bauchladen rausverkauft, naiv wie wir waren. Und da haben wir natürlich auch Spielrunden geleitet, ziemlich viele eben so Einsteiger- und Proberunden. Und da habe ich halt gemerkt, mir ist das alles viel zu laut und viel. Und da hat es diese riesigen Säle damals, wo halt wirklich Dutzende von Spielrunden natürlich drin waren und jeder hat versucht, sich gegenseitig zu übertönen. Du musstest immer auf die Uhr gucken, wann die nächste Runde losging. Und das hat mich so ein bisschen abgeturnt. Ja. Ich kannte das ja noch eben von den anderen Cons, von den Übernachtungscons. Und ich wusste, man hatte nach hinten immer noch so einen Puffer. Ne? Weil wenn man halt jetzt nicht die nächste zwei Stunden anfangen konnte zu spielen, war es auch nicht dramatisch, was eben auf den großen Cons teilweise schon eine Riesenkatastrophe war. Auch wenn es damals meines Wissens kaum noch diese Zeiteinteilungen gibt, die jetzt mittlerweile auf großen Cons üblich sind, dass man wirklich nur Slots hat, in denen man seine Spielrunde quasi durchziehen muss. Was für mich natürlich ein absoluter Horror ist, weil ich überziehe meine Spielrunden grundsätzlich. Und wenn ich dann sehe, ich habe einen Slot von 2 bis 3 Stunden, dann denke ich mir, ja, wie kurz soll das Abenteuer denn sein? Mhm. Die Leute wollen anfangen zu spielen, wollen sich erstmal kennenlernen, wollen sich warm spielen, wollen ins Setting reinkommen, wollen die Atmosphäre vielleicht noch ein bisschen genießen, bevor es dann ans Eingemachte geht. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das ist für mich so ein bisschen, als ob ich in der Fabrik am Fließband stehen würde. Ja? Ich mache quasi eine Runde nach der anderen, wird abgearbeitet, Hauptsache schnell, wird in der Zeit durchgezogen. Ob das Spielvergnügen dabei ein bisschen zu kurz kommt, ist erstmal nicht so relevant. Und das finde ich bei den Großcons zumindest mit den Slots, finde ich persönlich ein bisschen schade, die Entwicklung. Also ich kenne auch kleine familiäre Cons, die auch mit diesen festen Zeitslots arbeiten. Und die besuche ich tatsächlich auch gern, weil mir diese festen Zeitslots ein Gefühl dafür geben, dass ich nichts verpassen werde. Also ich weiß, wenn ich mich in eine Runde eintrage und der Mensch gibt an 4 Stunden und die nächste Runde fängt eben im nächsten Slot 5 Stunden später an, weiß ich, ich werde pünktlich in die nächste Runde kommen. Und man hat nicht dieses, was man doch von der einen oder anderen Con kennt, das waren 5 Stunden angesagt und nach 8 Stunden fragt dann der Spielleiter, ob man den Rest nicht am nächsten Tag zu Ende spielen möchte. Und ja, das ist tatsächlich eine Schwäche von mir. Also ich weiß nie genau, wie lange meine Abenteuer gehen. Diese Frechheit nehme ich mir aber auch raus. Und natürlich rein logistisch und organisatorisch gesehen ist es mit den Slots natürlich gerade für Großcons auf jeden Fall besser. Auch für kleine Cons, weil man viel besser seinen Tagesablauf planen kann. Aber mir ist es ein bisschen zu... Ich kann damit nicht richtig warm werden, weil ich fühle mich da halt ein bisschen gedrängt, in einem gewissen Zeitrahmen fertig zu werden. Also quasi, als ob ich jetzt in der Arbeit wäre. Ja, also ich habe jetzt meinen Job und der muss in 4 Stunden fertig sein. Wie ich das mache, ist erstmal egal. Aber wie gesagt, das ist eine rein persönliche Sache. Ich bin mir sicher, es gibt genug Leute, die sagen, ich finde es cool. Und vom Organisatorischen her ist es sicherlich recht clever. Ja. Genau, ich würde auch sagen, da muss man als Spielleitung einfach wissen, was einem selbst liegt und wohin man möchte. Ja. Es hilft einem auf jeden Fall auch zu üben, seinen Plot in den Slot passend zu gestalten, sage ich mal. Das ist richtig, genau. In der Anfangszeit, hattest du die Abenteuer oder hast du Abenteuer hauptsächlich selber geschrieben oder neigte die Gruppe und auch du dann eher die Abenteuer, die dann angeboten wurden, zu leiten? Also in der Anfangszeit haben wir ganz, ganz viele gekaufte Abenteuer, also wirklich die Abenteuer, die von den Verlagen angeboten worden sind, gespielt. Also vor allem natürlich DSA, weil die gab es halt dann in einigermaßen, also gut, die haben wir natürlich anfangs auch gebraucht, bis die mal in so einen gewissen Turnus gekommen sind mit den Veröffentlichungen. Aber wir haben uns damals tatsächlich durch die Kauf-DSA-Abenteuer teilweise durchgequält und ich kann mich noch an manches Abenteuer erinnern, das ich mehrmals geleitet habe, wo ich mir dachte, kennen die Autoren, die das geschrieben haben, ihre eigenen Spielregeln nicht. Ja. Absolut legendäre Szene war, ich glaube, Unter dem Nordlicht hieß das Abenteuer, es war eins der ersten für DSA, wo man ja am Anfang des Abenteuers, auch ein absoluter Klassiker, bei Spielern und Spielerinnen beliebt und heiß begehrt, wo man am Anfang des Abenteuers komplett nackig gemacht wird, also komplett ausgeraubt wird, um das Abenteuer überhaupt spielen zu können oder beziehungsweise das Abenteuer spielen zu müssen. Und dieses Setting war, man wird quasi im hohen Norden von, ich glaube, es waren Yetis, überfallen und komplett ausgeraubt. Und damals dachte ich mir schon als Spielleiter, was ist denn jetzt, wenn da ein Magier dabei ist? Der macht die Gruppe unsichtbar, dann laufen sie weg. Was mache ich denn, wenn die Spieler das machen? Dann dachte ich mir schon, okay, dann haben die Yetis eben einen guten Geruchssinn. Nee, erst dachte ich mir, okay, sie sehen die Spuren. Dann sehen sie natürlich die Spuren im Schnee. Denen folgen sie dann. Also kriege ich sie als Spielleiter doch. Aber was mache ich denn, wenn die sich jetzt zum Beispiel wegteleportieren? Weil den Zauber gab es nämlich damals auch schon in den Regeln. Mhm. Dann schauen die Yetis ja quasi in die Röhre und das Abenteuer kann nicht stattfinden. Ja, dann haben die Yetis halt einen tollen Geruchssinn und können die quasi erschnuppern. Aber das stand alles nicht im Abenteuer. Das musste ich mir als Spieler da, beim ersten Abenteuer kam mir das nämlich so siedend heiß, ist mir das eingefallen. Wieso tun die ihre eigenen Regeln nicht berücksichtigen, wenn sie so ein Setting aufmachen und so eine Ausgangssituation. Also anfangs haben wir ganz viel, und deswegen weiß ich auch noch viele von den schrecklichen Szenen, die sich in den Kaufabenteuern quasi abgespielt haben. Wir haben ganz viele Kaufabenteuer gespielt, einfach auch ein bisschen reinzukommen in den Groove. Aber dann habe ich irgendwann angefangen, für DSA mein erstes Abenteuer, also mein erstes geschriebenes Abenteuer war tatsächlich ein DSA-Abenteuer, wo am Schluss, glaube ich, die Hälfte der Gruppe tot war. Aber nicht, weil ich sie getötet habe oder das Abenteuer, sondern weil sie sich selber in die Haare gekriegt haben, wegen dem Abenteuer. Und bin ich heute noch so ein bisschen stolz drauf. Und später habe ich dann eben mit Mächte mit Mordermonster angefangen. Und da ist es sehr schade, dass ich meine handschriftlichen Abenteuer, weil ich hatte damals schon 3, 4, 5 Abenteuer geschrieben und alle auch schon gespielt, dass ich die nicht mehr habe. Weil das, ich bin ja mehrfach umgezogen und das waren halt Blöcke, vollgeschrieben mit handschriftlichen Abenteuern und Notizen. Und diese Blöcke hat irgendjemand mal bei einem Umzug entsorgt, weil er halt dachte, das ist irgendwie Zeug, was weg kann. Vielleicht war ich es auch selbst, keine Ahnung. Aber die Sachen sind leider für immer verschwunden. Es gibt jetzt eben nur noch die Neuauflage von Mächte mit dem Mordermonster, wo eben die Abenteuer noch drin sind, die ich quasi retten konnte. Ich fand es ganz interessant, weil in den ersten 2 Jahren wusste ich noch nicht mal, dass es sowas gibt wie gekaufte Abenteuer oder geschriebene. Das hat der Freund, der mich reingebracht hat, an mir einfach vergessen zu erwähnen. Und das kam dann dazu, dass ich im Endeffekt alles selber schreiben musste, weil ich halt nicht wusste, dass es da was gibt. Also bei DSA war das ja relativ einfach. Also ich weiß noch, wie ich DSA entdeckt habe. Da ging ich in meine bevorzugte Buchhandlung in Augsburg und habe eben nach Fantasy-Büchern geguckt. Es gab ja fast keine Fantasy-Bücher damals. Und habe dann eben diese Box gesehen. Und bei der Box lagen, vor der Box lagen 4 Hefte. Okay, also wir könnten jetzt natürlich noch ewig in deiner Vergangenheit rumwühlen und da noch einige Schätze ans Tageslicht bringen. Ich würde aber gerne jetzt weiter in die Zukunft kommen. Zwischendurch noch kurz an der Station LARP vorbei. Du bist natürlich auch Mitorganisator, Spielleitung und Spieler in vielen verschiedenen LARPs gewesen. Und da hätte ich eine Frage an dich. Im Moment haben wir auch viele aktuelle Diskussionen in der Rollenspielszene zu Methoden aus dem LARP und wie man sie sinnvoll ins Pen-and-Paper-Hobby übertragen kann. Im LARP gibt es ja oft ein Codewort, je nachdem, ich nehme an, es wird vielleicht hat vielleicht auch verschiedene Bezeichnungen, bei dem es einfach ein Fullstop bedeutet. Ne? Wenn ich ein bestimmtes Wort sage, dann bedeutet das, ich möchte nicht, dass mein Gegenüber mit dem weitermacht, was er gerade tut. Und es hat ja inzwischen zum Beispiel über die X-Karte Eingang ins Pen-and-Paper-Hobby gefunden. Kennst du denn noch andere Methoden und Mittel, die man im LARP klassischerweise oder standardmäßig anwendet, die vielleicht im Pen-and-Paper auch sinnvoll wären? Ich habe ja lange Zeit auch nicht Live-Rollenspiel habe ich ja nicht betrieben. Also ich habe mit Rollenspiel angefangen und Live-Rollenspieler waren sogar für mich als bekennender Rollenspieler immer so eine verrückte Bande. Also es hat bei mir relativ lang gedauert, ich war ein Spätzünder, aber ich habe halt gemerkt, man kriegt beim Live-Rollenspiel Sachen mit, auch wenn man dann nur mit Latex-Schwertern kämpft, aber es gibt gewisse Dinge, die man fürs Rollenspiel lernt. Es war zum Beispiel bei uns in der Anfangszeit so, dass es natürlich ganz normal war, bei DSA 1 und bei D&D, dass man eben in der Rüstung schläft. Ja, und da merkt man ganz schnell, wenn man auf einem ganzen Tag mit einem Kettenhemd durch die Gegend läuft, und wir waren ja damals so dumm, wir haben ja keine Gambesors oder so gekauft und keine Wappenröcke, sondern keine wattierten, sondern wir haben natürlich das Kettenhemd schön überm Gewandungshemd getragen und haben uns dann am Abend noch gewundert, warum unsere Schultern so verspannt waren. Also wir haben dadurch gelernt erstmal, wie trägt sich eine Rüstung überhaupt, was wir vorher im Rollenspiel nicht mal ansatzweise wussten. Und wir haben dann auch gemerkt, dass es nicht so clever ist, wenn es nachts kalt wird, halt ein Kettenhemd ohne entsprechende Unterfütterung durch einen Gambesor nachts anzuhaben, weil das einfach brutal kalt wird. Und man schläft auch nicht gut, wenn man Kettenhemd oder eine Plattenrüstung anhat. Ja. Das sind Dinge, die dann auch bei den Einsätzen im Rollenspiel natürlich entsprechend Verwendung gefunden haben. Oder wie ist es denn wirklich, eine Nachtwache zu halten? Das kann man nicht wissen, wenn man das nicht irgendwann mal gemacht hat, eben auch unter Einsatz von Angriffen, und wenn man dann plötzlich doch nachts unter Adrenalin steht oder wenn halt einfach nichts passiert, wenn man dann wirklich meinetwegen von 2 Uhr nachts bis 7 Uhr früh Wache schiebt und es passiert gar nichts, dann ist es todlangweilig und man muss wirklich mit dem Schlaf kämpfen. Und solche Dinge kann man besser verstehen fürs Rollenspiel, wenn man Live-Rollenspiel macht. Deswegen ist es ein super Geben und Nehmen von den beiden Hobbys. Wenn man nämlich im Rollenspiel schon mal drin war, hat man schon viel gelernt fürs Live-Rollenspiel. Aber man weiß aber auch, man merkt aber auch schnell, dass gewisse Dinge eben nicht gehen, die im Rollenspiel schon gehen. Und andererseits weiß man eben durchs Live-Rollenspiel, welche Dinge funktionieren und welche halt einfach Quatsch sind, die man womöglich jahrelang für selbstverständlich genommen hat. Wie zum Beispiel: Ja, kein Problem, ich schlafe die ganze Nacht in Rüstung, denn wenn ein Angriff kommt, habe ich meinen guten Rüstschutz und springe dann quasi hellwach auf nach einer Nacht voller gutem Schlaf. Das funktioniert so halt einfach nicht. Und das finde ich sehr spannend und schön, dass sich diese Hobbys gegenseitig so, so befruchten. Ich glaube, wir hatten das mal in der Probe, dass wir mal für eine Probe tatsächlich eine Plattenrüstung anziehen mussten mit Hilfe. Und ich glaube, der schnellste von uns kam auf 4-5 Minuten. Ja, also genau, eine Plattenrüstung anziehen ist nämlich auch nicht ganz so ohne. Also es gibt Plattenteile, die kriegt man allein halt teilweise gar nicht angezogen. Man braucht dann mehr oder weniger wirklich einen Knappen, der einem das anzieht, das Zeug, sonst funktioniert das nicht. Und gleiches gilt fürs Kettenhemd. Da muss man ja erstmal ordentlich reinkommen und ordentlich auch wieder rauskommen. Mit Übung geht es natürlich, aber wie gesagt, es ist alles andere als angenehm und es schlaucht halt auch. Und man merkt zum Beispiel auch im Kampf, dass man mit Rüstung deutlich gehandicapt ist gegenüber jemandem, der halt keine Rüstung anhat. Ja, das sind also, wie gesagt, Dinge, die sagen sich im Rollenspiel, werden teilweise regeltechnisch ja auch abgebildet, aber wirklich verstehen, wie das ist, weiß man halt erst dann, wenn man im Live-Rollenspiel mal eine echte Schwerrüstung getragen hat den ganzen Tag. Wir könnten jetzt natürlich noch ewig in deiner Vergangenheit rumwühlen und da noch einige Schätze ans Tageslicht bringen. Ich würde aber gerne jetzt weiter in die Zukunft kommen. Wir haben ja noch das Glück, dass wir in den kommenden Folgen mit dir eine Schnutenbach-Runde vorbereiten und spielen werden, beziehungsweise eine Rabenschnabel-Runde. Rabenschnabel ist nämlich das Regelwerk, das du vollkommen for free zum Download als PDF freigegeben hast sozusagen oder von Beginn an umsonst verfügbar war. Wie kam es denn zu Rabenschnabel? Ja, das war auch ein lebendiger Prozess, um es mal so zu sagen. Manchmal ist man so ein bisschen irritiert, sage ich mal, von Verlagsgeschehnissen oder Verlagspolitik von Spieleverlagen. Oder man, so wie früher damals bei Mächtig mit dem Mordermonster, Mann, also in dem Fall ich, denkt sich, ich fände es eigentlich cool, wenn ich selber mehr Kontrolle über meine Spielregeln, die ich verwende, hätte. Also ich möchte dann nicht mich jetzt den gerade aktuellsten Regeln unterwerfen, die für mich einfach nicht mehr so gut funktionieren wie die Regeln früher. Und im Fall von Rabenschnabel ist es ganz klar so, es war auch als Service für die Spielerinnen von Schnutenbach gedacht, damit sie eigentlich ein auf Schnutenbach zugeschnittenes Regelwerk kostenlos haben, das mit Schnutenbach mitwächst. Also das heißt, jetzt kommt ja immer wieder ein Supplement, eine Regelerweiterung dazu raus. Das heißt, das Ganze ist Work in Progress, das ist noch lange nicht fertig. Es gibt aber schon Einstiegscharaktere, um eben in Schnutenbach spielen zu können. Und für mich ist es so ein bisschen Service und ein Bonus für einfach die Leute, die Schnutenbach cool finden und die halt auch vielleicht ins Rollenspiel einsteigen wollen, ohne jetzt noch weiter Geld ausgeben zu müssen oder wollen. Und ja, es ist tatsächlich ein bisschen Service, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich sehe mich eher als Erfinder von Charakteren und Locations und Settings, denn als Regelschreiber, das ist tatsächlich nicht so sehr meine Welt. Also ich versuche das zu machen, so gut ich kann. Und ich denke, es funktioniert auch einigermaßen. Aber ich bin, und das wird mir auch tatsächlich im Feedback häufig so bescheinigt, meine Stärken liegen eher darin, Dinge und Charaktere und Ähnliches zu beschreiben und da ein lebendiges Bild im Kopf des Lesers oder der Spielerin zu erzeugen. Das heißt, Rabenschnabel dient als Grundlage, um Schnutenbach unabhängig von jeglichem System zu spielen. Wo kommt denn Schnutenbach her und wie hast du es denn vorher gespielt oder geleitet oder angeboten? Ja, Schnutenbach ist auch, war natürlich auch mal wieder so eine fixe Idee, die einfach entstanden ist aufgrund unserer Kampagne, die wir gespielt haben. Also Kampagne in Anführungszeichen, wir haben damals bei einem relativ bekannten Rollenspielsystem immer wieder Abenteuer gespielt, sowohl vorhandene, also die vom Regelwerk oder von den Schreibern her angeboten wurden, wie auch selbstgeschriebene. Damals habe ich eben wieder angefangen, Abenteuer selber zu schreiben. Ich hatte eine lange Pause dazwischen und habe dann eben für dieses Regelwerk Abenteuer geschrieben, ziemlich viele. Und irgendwann kam halt die Idee auf, bei mir und auch bei unserer Gruppe, dass es doch cool wäre, wenn wir für diese Abenteuer eine Location hätten, von der quasi diese Abenteuer ausgehen oder die diese Abenteuer auslöst. Und dadurch ist die Idee zu Schnutenbach entstanden. Der Name Schnutenbach ist auch einfach so, ohne groß drüber nachzudenken, also ich kann das tatsächlich immer noch, ja, ohne groß drüber nachzudenken, bei einem Blick auf die Umgebungskarte von Günzburg entstanden. Denn da gibt es einen Ort, der sich ähnlich anhört. Aber die Idee mit der Schnute, also das eine Schnute ziehen, war bei mir dann sofort im Kopf und deswegen kam eben dieser Schnutenbach als Name, wo ich natürlich dann auch sofort wieder von Großen der Szene, um es jetzt mal auf diesen Punkt zurückzukommen, von Großen der Szene gerügt worden bin, man kann doch eine Dorfbeschreibung nicht Schnutenbach nennen, das geht doch nicht, das verkauft sich doch nicht. Aber meine, ja, es muss irgendwie Schatten über Niemanns Krug oder so. Lange Rede, kurzer Sinn, bin ich tatsächlich gerügt worden für den Namen, aber mir kam das halt wie Augenwischerei vor, wenn ich jetzt plötzlich, weil es eben professionell publiziert wird, wenn ich jetzt das Setting, was ich seit 10, 15 Jahren bespiele und das auch schon als PDF und in Kleinauflage, also ganz schlecht kopiert, im Spieleverein erschienen ist, wenn ich das jetzt plötzlich anders nenne, einfach nur damit ich 5 Exemplare mehr loswerde. Das fand ich dann schon wieder so ein bisschen, also das ist eben genau nicht mein Ding. Also für mich war wichtig an Schnutenbach, ich möchte ein schönes Setting machen, ich möchte, dass Leute damit Spaß haben, ohne gleich ihre ganze Barschaft auf den Kopf hauen zu müssen. Und ich war auch von Anfang an der Plan, in Schnutenbach in die Basisdorfbeschreibung so viel Material wie möglich reinzupacken. Nicht, weil ich die Leute erschlagen will damit, sondern weil die Leute A, sehr viel zu lesen haben sollen und eben auch sehr viel zu spielen. Weil ich denke mir, weglassen kann ich immer was als Gruppe oder Spielleitung, weil wenn ich genug Material zur Auswahl habe, dann kann ich mir immer noch überlegen, was davon verwende ich und was nicht. Mit der Schöpfung von Schnutenbach, hattest du dann ganz bestimmte Stimmung im Auge oder, ich will jetzt nicht sagen Genre, weil das Genre, das ist ja quasi durchs Fantasy auch schon ein bisschen vorgegeben, aber hattest du dann was im Bild im Kopf, was du verfolgen wolltest? Prinzipiell ja, also es ist jetzt auch kein großes Geheimnis, dass das Setting sehr stark von eben dem Regelwerk, das wir damals hauptsächlich verwendet haben, inspiriert ist. Weil eben die Abenteuer genau für dieses Setting geschrieben waren. Und da wollte ich jetzt nicht nochmal bei Adam und Eva anfangen, sondern wollte natürlich das vorhandene Material möglichst gut verwenden. Natürlich musste ich einige Dinge anpassen und ändern, logischerweise, weil sonst wäre bei mir Feuer auf dem Dach gewesen. Aber es sollte einfach ein düsteres Pseudo-Mittelalter-Setting sein, mit eben den Dingen, die wir heutzutage für im Mittelalter als schlecht und dunkel erachten, was ja teilweise gar nicht so war, wie mittlerweile auch rausgekommen ist, aber eben ein dunkles Mittelalter plus diesen gefährlichen Fantasy-Aspekt, dass eben gewisse Monstrositäten einfach echt sind, die es damals nur im Aberglauben gab. Ja. Und die Idee war schon tatsächlich, einfach ein relativ dunkles Setting zu schaffen, aber halt auch da mit einem Augenzwinkern. Also wie gesagt, es gibt ja einige Leute, die in Schnutenbach auftauchen, in teilweise nur sehr schlecht verschleierten Namensgebungen, wo man dann schon die Vorlagen, sage ich mal, dafür, wenn man es denn weiß, rauslesen kann. Also das Buch Schnutenbach, Untertitel Böses kommt auf leisen Sohlen, eine universelle Fantasy-Dorfbeschreibung, ist ja weitaus mehr als die Beschreibung einer kleinen Siedlung, von der man aus seine Abenteuer startet, sondern das Dorf selbst und seine Bewohner bieten ja eine Menge Punkte, an denen man andocken kann, weiter forschen, recherchieren kann und Dinge herausfinden kann und vielleicht auch in das ein oder andere düste Geheimnis eingeweiht wird. Hast du dich dann beim Erarbeiten des Buchs einfach hingesetzt und einen Dorfbewohner nach dem anderen aus dem Boden gestampft oder sind die im Laufe der Jahrzehnte entstanden? Also die allererste Dorfbeschreibung war ja mehr oder weniger so hingeschrieben mit ein paar Ideen, die ich halt hatte. Also ich wusste, okay, ein Dorf braucht, ich sage jetzt mal, ein Dorf braucht so eine Art Priester, ein Dorf braucht so eine Art Krämerladen. Also ich habe mal so ein paar Eckpunkte aufnotiert und wusste dann schon mal die ersten Locations und die ersten Personen, die es braucht. Und so ist es tatsächlich nach und nach gewachsen. Und ich habe das ja ursprünglich dann für unsere Spielgruppe, für unsere Kampagnengruppe schon relativ weit getrieben mit dem Aufschreiben. Also ich habe die Charaktere mehr oder weniger ausformuliert und so weiter und habe auch die Beschreibungen von den Orten und von den Abenteuern schon ziemlich weit vorangetrieben, was natürlich später mir dann, was später dann recht nützlich war für die eigentliche Veröffentlichung. Aber tatsächlich bei der Überarbeitung für die jetzt aktuelle Version hatte ich noch so viele neue Ideen, eben auch durch Spiel mitgewonnen und auch durch die Abenteuer, die ich noch dazu geschrieben hatte und die ganzen neuen Charaktere, dass die Dorfbeschreibung ein bisschen explodiert ist. Also ich glaube, die erste Dorfbeschreibung, die war vielleicht so 40 Seiten mit den ersten kürzeren Abenteuern und der jetzige Band hat ja über 200 Seiten. Also da ist, wobei natürlich auch viele Abenteuer dazugekommen sind, die damals noch nicht in dem Basisband drin waren. Mhm. Aber es ist schon, allein von der Personenmenge ist es schon nochmal angewachsen, einfach um das Dorf noch ein bisschen lebendiger wirken zu lassen. Wie gesagt, was dann daraus gemacht wird in der Spielgruppe, ob diese ganzen Möglichkeiten, die angeboten werden, genutzt werden, das ist dann einfach Sache der Gruppe, worauf man sich da einigt. Aber das Angebot wollte ich schon machen, das Spielangebot. Es sind auf jeden Fall eine Menge optionale abgedrehter NSCs dabei, auf die man zugreifen kann, wenn man möchte. Das war auch die Idee. Also es liegt natürlich auch, wie gesagt, daran, dass ich das eben gerne mache. Also das Schönste für mich ist eine Beschreibung von Personen und ihren Beweggründen und Motiven oder halt von Schauplätzen. Oder eben, ja, also das ist, ich habe mal, noch bevor es Schnutenbach in der Form gab, hatte ich ein relativ großes Abenteuer geleitet und ich hatte einen alten Freund, einen alten Sandkastenkumpel mit dabei, der eigentlich schon seit Jahren kein Rollenspiel mehr gemacht hat. Und er hat nach dem Abenteuer zu mir gesagt, es war auch ein sehr, sehr wichtiger Moment für mich, er hat danach zu mir gesagt, also es ist so, ich spiele eigentlich nicht mehr Rollenspiel, weil ich mich gar nicht so lange konzentrieren kann und möchte, aber bei dir sind die Beschreibungen immer so, so klar und so prägnant, dass ich da echt dabei bleibe. Und das war damals für mich so ein Aha-Moment, weil ich mir dachte, ja, das ist eigentlich eine Stärke von mir, dass ich die Dinge so ausarbeite, dass sie die Leserinnen vor ihrem geistigen Auge möglichst klar erkennen können, was ja auch ein wichtiger Teil vom Rollenspiel letzten Endes ist, dass man sich die Dinge möglichst gut vorstellen kann. Und deswegen ist Schnutenbach und die ganzen Abenteuerbände, die ich schreibe, tatsächlich ein bisschen fast wie eine Geschichte aufgebaut, wofür ich auch schon natürlich Kritik geerntet habe, weil man natürlich dann viel mehr Text hat, durch den man sich erstmal durcharbeiten muss. Aber das ist tatsächlich, ich kann das schwer abschalten. Also für mich ist es wichtig, auch eine Art von Geschichte zu erzählen mit jedem Band. Das ist eine ganz interessante Sache, weil das bringt mich zu meiner nächsten Frage, die mir auch immer von anderen Leuten wieder gestellt wird. Wenn du dich sowas hingibst wie dem Worldbuilding jetzt im Sinne von Schnutenbach, arbeitest du dich eher von Charakteren aus oder startest du bei der Geografie? Das ist eigentlich unterschiedlich. Also ich lasse mich gern inspirieren von irgendwas, was ich sehe oder höre oder irgendwie mitkriege. Es kann zum Beispiel einfach ein Foto sein, das ich im Internet sehe von einer coolen Location oder irgendwas Geschichtliches von einem geschichtlichen Ereignis oder irgendwelche neuen Theorien über, keine Ahnung, Bigfoot, Sasquatch oder den Schneemenschen. Also ich lasse mich da von irgendwas inspirieren und dann entsteht da eine Geschichte außenrum. Das kann, wie gesagt, eine Person oder eine historische Persönlichkeit sein, ein Platz, ein Ort, wo irgendwas Besonderes passiert ist, ob das jetzt ein altes Schlachtfeld war, wo man irgendwelche Dinge jetzt finden kann oder Grabhügel oder ähnliches. Also da bin ich völlig offen. Also manchmal sind es auch einfach Filme tatsächlich, wo ich mir denke, oh, das ist aber eine coole Location in dem Film. Da könnte man noch was draus machen. Da bin ich relativ offen. Es ist nur wichtig, dass die Idee mich so fasziniert, dass ich auch dranbleibe. Also dass dieser Auslöser für das spätere Abenteuer, dass das stark genug ist, bei mir wirklich einen Eindruck zu hinterlassen, um das damit so weit auszuarbeiten, dass dann ein Abenteuer daraus entsteht. Führst du da so eine Art, dass du sagst, ich arbeite mit Stichworten, ich sammle einfach, ich habe so einen Riesenkorb von Ideen und da kommt dann quasi nur das raus, was ich als gute Art erachte im Endeffekt, dass du da quasi so ein Strauß Buntes immer bei dir trägst? Also ich mache das normalerweise so, wenn ich sammle ganz viele Ideen. Also immer wenn ich zum Beispiel im Internet über irgendwas stolper, einen interessanten geschichtlichen Artikel oder ja, dass wieder mal irgendwo eine alte Burgruine entdeckt oder erforscht worden ist und so weiter. Und wenn ich auch andere interessante Dinge sehe oder mitkriege, dann notiere ich mir die auf so einem großen, eine Schreibunterlage, die auch ein Notizblock quasi ist. Dann wird das einfach nur stichpunktartig aufgenotiert, vielleicht noch mit ein, zwei Worten dazu, damit ich später noch zuordnen kann, wo kommt es her oder was habe ich damit, was war meine Verbindung damit. Und dann wird es im Abenteuerschreiben, wird es dann ausgebaut. Dann habe ich diese ein, zwei Worte dazu und dann entstehen daraus magische Artefakte oder eben irgendwelche Gegenden oder Bauwerke oder Charaktere. Und auf die Art und Weise, ich habe also hier mehrere von diesen großen, ich glaube DIN A2 oder DIN A1 großen Dingern, Blättern vollgeschrieben. Ich habe die noch gar nicht, ich kann die natürlich gar nicht alle abarbeiten in einem Abenteuer. Das heißt, manchmal streiche ich sie dann direkt durch, manchmal vergesse ich es. Ich bin kein sehr strukturierter Schreiber, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Also bei mir ist das alles auch, das habe ich auch bei der Überarbeitung von Schnutenbach gemerkt, wenn ich dann eine Idee habe, dann will ich die auch verwirklichen. Das heißt, dann ist da nicht groß, dann mache ich mir da nicht vorher große Notizen manchmal, sondern schreibe dann direkt, wie mir der Schnabel gewachsen ist, sozusagen. Der Rabenschnabel gewachsen ist. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich mache mir viele Notizen und ich bin da jetzt da tatsächlich durch das Schreiben sehr viel aufmerksamer geworden, was, wenn ich jetzt, keine Ahnung, History Channel oder Phoenix oder was auch immer gucke, wenn da Reportagen über irgendwelche historischen Schauplätze kommen oder ähnliches oder irgendwelche Funde in archäologischen Städten, dann bin ich viel aufmerksamer geworden. Weil sobald ich da irgendwie mit einem halben Ohr irgendwas höre, was interessant anmutet, dann wird das sofort aufnotiert, weil da kann später immer noch was richtig Cooles draus werden, was im Rollenspiel genutzt werden kann. Mhm. Zu Schnutenbach gibt es ja inzwischen auch schon einige Abenteuer, ja fast schon Kampagnenbände, würde ich sagen, die ja allesamt gemeinsam bei Manticore erschienen sind. Und dadurch, dass das alles für Universalsysteme ausgelegt ist, beziehungsweise systemfrei, findet man ja höchstens Prozentwerte, die man an die jeweiligen Systeme anpassen kann, wenn man möchte. Oder man kann es eben mit Rabenschnabel bespielen oder mit Rabenschnabel auch seine ganz eigenen Abenteuer bespielen. Wie kommt man denn an Rabenschnabel ran? Also Rabenschnabel gibt es, wie gesagt, kostenlos zum Download auf der Schnutenbach-Homepage. Die Schnutenbach-Homepage ist auch nur, muss man ganz ehrlich sagen, ein Hobbyprojekt. Das ist also jetzt keine sonderlich zu professionelle Homepage, aber es finden sich alle Sachen drauf, die notwendig sind, um sowohl Schnutenbach-Download-Material sich zu holen, oder eben auch die Rabenschnabel-Regeln und die Rabenschnabel-Erweiterungen und die spielbaren Charaktere, die vorgefertigten. Und es ist auf schnutenbach.jimdofree.com kann man das ganze Material finden. Mhm. Aber wie gesagt, das ist auch nur so ein Nebenschauplatz, weil mir tatsächlich irgendwann die Freizeit ausgeht. Also ich kann nicht an neuen Abenteuern, also es ist tatsächlich so, ich habe keine vier Arme und ich kann mich noch nicht klonen. Das heißt, ich schreibe natürlich bevorzugt neue Abenteuerbände, als jetzt mich um Homepages und Homepage-Texte und Ähnliches zu kümmern oder Homepage-Design oder eben jetzt an Regelwerken zu arbeiten, weil ich habe natürlich im Hinterkopf den Gedanken, die Schnutenbach-Abenteuer sind neu, die können von möglichst vielen Leuten verwendet werden, während ein Regelwerk von relativ wenig Leuten, das muss man sich ganz klar im Hinterkopf bewusst machen, dass ein Regelwerk von vielen Leuten gar nicht benutzt wird, egal wie viel Liebe und Arbeit man da reinsteckt, weil viele Leute im Hobby ihr persönliches Regelwerk schon gefunden haben. Also ich finde, ich muss da die Gewichtung ein bisschen im Auge behalten, was wird denn deutlich mehr angenommen und benutzt. Also sehe ich jetzt das Regelwerk im Vordergrund oder eben Schnutenbach und die angeknüpften Abenteuer und Settings. Und da bin ich mir schon drüber klar, dass die Schnutenbach-Reihe und die Settings dafür meiner Ansicht nach deutlich mehr Impact haben, weil das von viel mehr Leuten genutzt werden kann, sinnvoll genutzt werden kann, als jetzt noch ein zusätzliches Regelwerk. Und man merkt ja auch, dass darin auch einfach deine Stärke liegt, ne? In dem Beschreiben von Regionen und Personen und Geschichten, die da zustande kommen. Das hoffe ich. Also ich kann auch nochmal eine, ich finde am schönsten tatsächlich, also ich mache das ja wirklich tatsächlich, weil ich das Hobby lieb und weil ich die meisten Leute, na, es gibt auch da Leute, die ich nicht so gern mag, aber weil ich die meisten Leute im Hobby, weil es eben ein sehr kommunikatives und kreatives Hobby ist, sehr liebe. Und ich hatte zum Beispiel mal eine Szene auf einer RPC war es, glaube ich, damals noch, und da war eine ältere Dame am Stand, und der Sven Harder hat mich dann zu sich gerufen. Und also wenn ich jetzt ältere Dame sage, dann muss man wissen, ich bin ja schon über 50, also die Dame war dann schon etwas älter als ich, und er hat mich dann zu sich gerufen, der Sven Harder, und hat gemeint, ja, sie möchte sich eben über Schnutenbach informieren, über den neuen Abenteuerband. Und dann dachte ich im ersten Moment tatsächlich so, der will mich veräppeln, oder? Und dann hat diese ältere Dame mir allen Ernstes erzählt, dass sie über Schnutenbach zum Rollenspiel gekommen ist. Und dass sie jetzt den neuen Abenteuerband, also das war damals der Zirkus des Schreckens, der war da ganz neu rausgekommen, dass sie sich den jetzt kaufen möchte, und weil sie da so begeistert davon ist und auch eben von den Beschreibungen und wie das, wie prägnant diese Personen und so weiter da eben beschrieben sind. Und als sie ging, hat sie noch gesagt, der Abend ist gerettet. Und das war so ein Moment, wo ich echt mir gedacht habe, ist krass, also wenn die wirklich über Schnutenbach zum Rollenspiel gekommen ist, in einem noch deutlich fortgeschrittenen Alter als ich, das sind so die Momente, wo ich mir denke, okay, die Arbeit mache ich mir nicht umsonst. Ja, das ist das war ziemlich cool. Gut, wir kommen jetzt so langsam dem Ende entgegen und ich habe auf jeden Fall noch eine etwas persönlichere Frage an dich. Und zwar, ich durfte dir ja schon auf vielen Cons begegnen und das ist immer für mich eine Riesenfreude und ein Riesenspaß. Und ich freue mich auch endlich wieder, wenn es mit dem Con der langen Schatten wieder losgeht. Ich bin ja Stammgast seit vielen Jahren und hoffe auch da wieder dann auftauchen zu können. Jetzt habe ich schon ganz viele Situationen mit dir erlebt und man könnte jetzt denken, ne, du bist so ein alteingesessener Spieleautor in der Szene und du hockst den ganzen Tag an deiner Ecke und wartest, bis die Leute vorbeikommen und fragen, ob du doch die Gnade hättest, Spiel zu leiten oder so. Aber ist ja gar nicht so. Du treibst dich immer in allen möglichen Ecken rum, in allen Genres und vor allem hörst du dir alle möglichen Ideen von den komischsten Leuten an. Ne? Da kommen irgendwelche Rollenspielautor-Anfänger zu dir und reiben dir ihre Ideen unter die Nase. Die hast du vielleicht in den Jahrzehnten schon zigtausendmal gehört und sonst irgendwas. Aber ich erlebe dich immer als sehr offenen Menschen, der sich tatsächlich auch auf komplett neue Strukturen und Modelle im Rollenspiel einlässt, das auf sich wirken lässt und dann auch noch sich damit auseinandersetzt und Feedback gibt, was ich als deine eigentliche persönliche Stärke auch sehe, so im persönlichen Kontakt, also einfach deine Offenheit und dass du dem allen und alles eine Chance gibst. Wie machst du das, nachdem du dir jahrzehntelang so viel Scheiß anhören musstest? Jetzt habe ich schon ein bisschen Pipi in den Augen. Wie ich das mache, das ist eigentlich relativ einfach. Ich bin nach wie vor an dem Hobby und an den Leuten, die das Hobby betreiben, super interessiert. Also wenn ich da kein Interesse mehr dran hätte, dann würde ich das Ganze auch nicht mehr betreiben. Es gab natürlich ganz viele Dinge, Erlebnisse, die ich nicht so prickelnd fand im Hobby, weil es halt auch ein Hobby ist, wie viele andere auch. Und du kannst die Leute, mit denen du da zu tun hast, dir nicht immer hundertprozentig aussuchen. Also du hast immer wieder mal Vorkommnisse, die nicht so toll sind. Aber im Großen und Ganzen finde ich es einfach, wie ich schon gesagt habe, ganz, ganz klasse, wenn es Leute gibt, wie jetzt zum Beispiel dich mit Scherbenfresser, die sich hinstellen und wirklich aus dem Nichts ein Regelwerk, ein innovatives Regelwerk, innovative Mechaniken und so weiter sich ausdenken und auch die Ausdauer und die lange Puste haben, das dann zu veröffentlichen. Weil ich weiß eben aus eigener Erfahrung, das ist jetzt nicht so, das ist tatsächlich der schwerste Schritt. Ideen und auch viele gute Ideen gibt es wirklich verdammt viele. Nur die dann zu Papier zu bringen, und die so zu Papier zu bringen oder umzusetzen, dass auch andere die verstehen und die noch verwenden können, das ist die große Kunst. Und das ist auch diese Schwelle, die viele Leute meiner Ansicht nach gar nicht erst überwinden. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele, die ihre persönlichen Ideen und Abenteuer und Settings und Regeln zu Hause haben oder im Kopf haben oder irgendwo aufnotiert haben, aber nicht diese Schwelle überschreiten, das anderen Leuten in der entsprechenden Form zugänglich zu machen. Und ich finde es immer wieder spannend, dass es immer noch neue Ideen und neue Konzepte und Vorstellungen gibt, wie man das Hobby, ich will gar nicht mal sagen, voranbringen kann, weil ich finde, man konnte mit den DSA 1-Regeln meiner Ansicht nach genauso viel Spielspaß haben, wie jetzt mit den meiner Ansicht nach völlig überbordenden DSA 5-Regeln. Aber es geht dann in dem Fall immer noch um Spielspaß, aber es geht vor allem darum, dass es immer noch Leute gibt, die quasi sagen, ich habe eine geile Idee und ich ziehe das von vorn bis hinten durch. Und das finde ich eben immer wieder spannend und aufregend, dass sowas noch möglich ist und was dann noch Neues zum Hobby dazukommen kann. Ja, und was, wenn die Leute Spaß dann haben und wenn die Ideen gut sind, dann finde ich das absolut klasse, wenn das dann auch entsprechend umgesetzt wird. Und da was dabei rauskommt, dass alle in die Hand nehmen können und dann richtig damit loslegen. Wenn du von jemandem jetzt hören würdest, auf einer Convention oder auf deinem Bauchladen, falls es den noch gibt. Nee. Das gibt schon lange nicht mehr. Im Bauch gibt es aber noch, ja. Ich liebe Schnutenbach, aber ich benutze das und das System. Ja. Würdest du sagen, I don't care, super cool. Ja, klar. Also das ist tatsächlich eigentlich keine Frage. Ich der Rabenschnapp ist ja nur als Bonus gedacht für Leute, die jetzt sich noch nicht entschieden haben oder halt jetzt kein Geld nochmal extra für ein Regelwerk in die Hand nehmen wollen. Entschuldigung. Aber wenn ich schon jahrelang, es ist auch schon passiert, habe ich auch schon auf Veranstaltungen dieses Feedback gekriegt, dass Leute eben die Schnutenbach als Kampagne spielen, aber natürlich mit ihren Regeln, die sie halt schon seit Jahren, sie wollten halt nur ein neues Setting und haben Schnutenbach gefunden irgendwie und haben gesagt, geil, jetzt können wir die nächsten Jahrzehnte quasi mit dem Schnutenbach-Material unsere Kampagne durchspielen und benutzen halt natürlich die Regeln, die sie kennen und halt entsprechend auch lieben und gerne benutzen. Das ist überhaupt kein Thema. Mir, sofern es mir darum geht oder gehen kann, mir geht es tatsächlich darum, dass die Leute, die Schnutenbach sich anschaffen, einfach das benutzen und spielen und Spaß dann haben. Ob die jetzt, was für die Spielregeln die verwenden, um damit Spaß zu haben, ist völlig nebensächlich. Ja. Also wie gesagt, Rabenschnabel ist ein Bonus, den finde ich auch tatsächlich wichtig. Deswegen gab es auch in der Dorfbeschreibung ja hinten diesen Ansatz mit den Prozentwerten für die Charaktere, einfach um einen groben Anhaltspunkt zu haben, wie kann ich das von den Werten und Attributen her umsetzen. Aber das war ja damals nur ein ganz rudimentäres Werkzeug, einfach, ich wollte es drin haben tatsächlich, um diese Leute ein bisschen zu bedienen, die das eben brauchen. Es gab zum Beispiel neulich eine Rezension zu Siebenbrücken, wo drin stand, ja, ich hätte halt gern Regeln für wenigstens 4-5 Systeme für die Charaktere und auftauchenden Kreaturen. Da dachte ich mir aber sofort dabei, ist den Leuten klar, die sowas schreiben, dass ich bei einem 170 Seiten Kampagnenband, wie viele Seiten mehr das ergibt, wenn ich für 4-5 Systeme die Charakterwerte hinten reinschreibe. Mhm. Also wer will das denn noch zahlen? Mal abgesehen davon, dass mindestens ein Fünftel, ne, 4/5, wenn ich 5 Systeme hinten noch abdecke, dass er dann für die Person, die jetzt zum Beispiel, sage ich mal, DSA benutzt, die anderen 4 Systeme und die zusätzlichen Seiten völlig nutzlos sind. Also das heißt, ich habe da eine Riesenmenge mehr an Material, was aber jetzt tatsächlich keinen echten Spielwert eigentlich bietet. Ja, und das ist mir tatsächlich, ne, also ja, ich erwarte von den Spielleiterinnen, dass sie sich ein bisschen Arbeit machen mit den Werten der Kreaturen, weil ich halt in Anführungszeichen nur die Charaktere beschreibe. Aber auch dafür kann eben Rabenschnabel genutzt werden, weil ich jetzt im nächsten Supplement für Rabenschnabel werde ich mal anfangen, so humanoide Kreaturen zu beschreiben und wie man die quasi von den Werten her ausstatten kann. Und damit kann der oder die Spielleiter dann wieder eben die Werte erstellen, relativ zügig. Das heißt, da ist wieder dieser Bonusgedanke, dass ich mit Rabenschnabel das machen kann, aber natürlich auch mit meinem bevorzugten System. Mhm. Also da habe ich relativ wenig Aktien drin. Ich möchte nur, dass das Material benutzt und gespielt wird von Schnutenbach. Mhm. Das ist mein Hauptaugenmerk. Gibt es einige Projekte, es müssen keine geheimen Projekte sein, an denen du gerade arbeitest, aber gibt es etwas, was du den Zuhörern mitteilen möchtest, wo du gerade dran am Werkeln bist? Also die nächsten großen, richtig großen Herausforderungen für mich, jetzt auch zeittechnisch und umsetzungstechnisch, werden sein, für nächstes Jahr ist es zumindest mal geplant, den dritten großen Abenteuerband für Schnutenbach rauszubringen, nämlich das Dorf der Verdammten. Den muss ich wirklich leider zugeben, schiebe ich jetzt schon geraume Zeit vor mir her, habe immer andere Projekte vorgezogen. Das liegt daran, dass diese größeren Abenteuerbände mit deutlich über 100 Seiten halt einfach unglaublich viel Zeit fressen. Ja. Vom Anfangen, die Texte überarbeiten, die teilweise vorhanden sind, ergänzen, dann Lektorat 1, Lektorat 2, Druckfreigaben und so weiter machen, das zieht sich ewig hin und das kostet halt immer wieder Zeit. Deswegen habe ich schnellere und Projekte, die halt einfach relativ rasch abgeschlossen sind, jetzt teilweise vorgezogen. Gerade eben fertig geworden ist ein Spielbuch von mir aus den 80er Jahren. Das hat jetzt mit Schnutenbach und so weiter und mit Rollenspiel eigentlich nichts zu tun. Ich wollte das aber mal einfach ordentlich umsetzen. Es ist damals in ganz kleiner Auflage in einem Augsburger Spieleverein erschienen. Wurde nur kopiert, aber bei so einem 350 Abschnitte Solo-Abenteuer beziehungsweise Spielbuch, da steckt so viel Arbeit und so viel Herzblut drin, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich möchte es mit entsprechenden Grafiken und entsprechendem Layout und halt auch als echtes Buch nochmal umsetzen. Das hat jetzt auch ein bisschen Zeit gekostet, aber es ist jetzt so gut wie fertig. Ich lasse jetzt gerade noch die letzten Probedrucke machen. Dann steht an, natürlich ist dieses Jahr Ende, also hoffentlich, so die Pandemie es zulässt, Ende diesen Jahres, Ende November, der nächste Konter Langen Schatten, wo ich hoffentlich ein paar Leute wiedersehen werde, die ich jetzt schon geraume Zeit nicht mehr getroffen habe und wo wir dann entsprechend 5 Tage Zeit haben und Nächte, um ordentlich zu spielen und diverse andere Dinge zu tun, Workshops, Vorträge, Turniere und so weiter und so fort. Da arbeite ich natürlich auch schon darauf hin, dass die Programmpunkte alle umgesetzt werden können, dass unsere Special Guests alle kommen können und dass das Haus natürlich entsprechend voll wird. Konter Langen Schatten, was gibt es als nächstes? Nächstes Jahr soll auch noch ein vollfarbiges Schnutenbach-Abenteuer erscheinen, nämlich eine Handvoll Federn mit der neuen Illustratorin zusammen. Da liegen die Illustrationen auch schon fast komplett vor. Das kann ich also hoffentlich relativ zügig umsetzen, wobei ich dazu sagen muss, dass da der Text komplett neu geschrieben werden muss. Also das ist natürlich nochmal ein bisschen Aufwand. Und abschließend ist für Anfang nächsten Jahres eine Rückkehr von dem Spieletreffen Dies Ludi geplant, Tage der Spiele. Das ist ähnlich wie der Konter Langen Schatten konzipiert, aber halt in kleinerem und noch gemütlicherem Rahmen. Einfach ein Spielewochenende von Freitag bis Sonntag, wo man sich in Ruhe treffen kann hier im süddeutschen Raum und wo man sich zusammensetzt und einfach eine schöne Zeit haben kann und spielen kann. Ich denke, wir sind alle froh, wenn wir uns nach dieser Corona-Sache wieder gemeinsam an den Tisch setzen können und auch wieder dem Hobby frönen können. Das hoffe ich auch, weil wie gesagt, also jetzt für mich persönlich kann ich es nur sagen, aber ich finde, die Online-Runden sind zwar okay, aber es ist für mich halt kein Ersatz für die persönliche Anwesenheit am Spieltisch oder wo auch immer man sich trifft zum Spielen. Mir fehlt da einfach einiges, was das Rollenspiel an sich ausmacht. Also ich sage immer, es ist gut, dass es gibt, wenn jemand in Berlin sitzt und der andere in Hamburg und die wollen auch zusammen Pen and Paper spielen. Aber ich denke mal, die Erfahrung am Tisch ist einfach etwas, was man nicht ersetzen kann, nicht adäquat ersetzen kann. Denke ich auch. Wie gesagt, es ist cool, dass es geht. Halt auch tatsächlich auch wegen der Entfernung, das ist absolut richtig. Aber mir fehlen halt so viele Dinge, die ich halt im Laufe der Jahre einfach gelernt habe zu schätzen bei unserem Hobby, die online so nicht ganz rüberkommen. So, Karl-Heinz, gibt es zum Abschluss hier noch ein paar Worte, die du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Ja, tatsächlich wollte ich noch was zum Hobby an sich sagen oder zum Rollenspiel oder warum ich so lange bei dem Hobby geblieben bin. Als ich angefangen habe, es ging eigentlich nie groß drum, um was man da fürs Rollenspiel braucht oder was notwendig ist. Rollenspiel ist zwar ein Hobby wie viele andere auch. Man trifft Leute, mit denen man sich gut versteht oder eben nicht gut versteht. Man kann mehr oder weniger Geld für das Hobby ausgeben und so weiter und so fort. Aber was für mich Rollenspiel halt immer ausgemacht hat und was es auch immer noch tut, ist, dass es so ein fantasievolles und kreatives und so kommunikatives Hobby ist, für das man eigentlich wirklich so gut wie nichts braucht, außer halt seine Fantasie. Also tatsächlich ist es das ja eigentlich schon. Ich finde, es ist zwar super, dass die Rollenspielindustrie, es ist zwar immer noch eine Nischenindustrie, ja, aber dass die so breit aufgestellt ist mittlerweile, dass man so unglaublich viele Systeme und Supplements sich kaufen kann. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass dabei der eigentliche Gedanke vom Rollenspiel, nämlich dass man sich mit Freunden trifft und eine schöne Zeit hat und dafür eigentlich wirklich so gut wie nichts braucht. Ich brauche keine tonnenweise Figuren fürs Rollenspiel oder spezielle Karten oder womöglich spezielle Würfel. Ich brauche eigentlich nur diesen Grundstock und halt hauptsächlich meine Fantasie und ein bisschen Spaß dran, mit anderen Leuten zusammen fantastische Welten zu erforschen. Und natürlich kann man sich dann noch ein tolles Regelwerk wie zum Beispiel Mächte mit dem Modermonster anschaffen oder halt ein Supplement wie Schnutenbach, um da ein bisschen ein Material zu haben. Aber für mich ist Rollenspiel einfach ein super spannendes Hobby, das auch nie aufgrund seiner ganzen Art nie wirklich langweilig werden kann. Und man braucht wirklich wenig, um dieses Hobby zu betreiben. Und das finde ich auch bei teilweise Diskussionen, die ich heutzutage so mitkriege, eben auch, ich muss es hier noch kurz erwähnen, bei der Diskussion, ob man Spieler da jetzt bezahlen sollte oder nicht, finde ich ein bisschen schade, weil tatsächlich, ich muss nicht mal Geld, wenn ich nicht möchte, für Regelwerke oder Abenteuerbände oder sowas ausgeben, wenn ich das nicht will. Wer in den 80er angefangen hat mit Rollenspiel in Deutschland, der weiß, wir sind damals mit sehr, sehr wenig ausgekommen und es hat trotzdem wahnsinnig Spaß gemacht. Und das wollte ich einfach noch abschließend sagen. Man braucht nicht viel fürs Rollenspiel. Man braucht ein bisschen gute Laune, natürlich jede Menge Fantasie und eben, wie gesagt, den Spaß am Spiel. Und das ist für mich das Wichtigste, was Rollenspiel ausmacht und was Rollenspiel für mich tatsächlich ist, bis heute noch. Ich denke, da habe ich auch nichts weiter zuzufügen. In diesem Sinne, wir danken Karl-Heinz Zapf für das Gespräch und unsere Zuhörer hören uns in der nächsten Folge von Hexenwerk und Cyberspace. Vielen Dank. Ich bedanke mich.